HR2 Kultur. Wissenswert. Hey du, du hörst doch gerade einen Podcast, oder? Soll das jetzt schon losgehen? Das geht los. Horschema. Horschema. Ja. Oh, das kann lustig werden, meine Damen und Herren. Podcasting. Der Begriff setzt sich zusammen aus dem englischen to broadcast, senden, und dem Namen eines tragbaren Musikabspielgerätes für MP3-Dateien, dem iPod. Now, it's time to tune in. Das Podcasting ist aber mehr als nur Musik zusammenstellen und ortsunabhängig anhören. Es steht für das automatisierte Herunterladen verschiedenster Audiodateien aus dem Internet. Die Hörer können persönliche Abspiellisten aus allen vorhandenen Wort- und Musikdateien erstellen. Für jede Tagesstimmung eine andere. HR2. Der Tag. Der Rundfunk feiert mit diesem Radio auf Abruf einige Erfolge. Die Bewegung kommt allerdings ursprünglich aus dem Netz. Sie wird und wurde von Leuten vorangetrieben, die mutig mit den neuen Möglichkeiten des Internets experimentieren. Am Anfang habe ich gedacht, die Technik ist nicht schlecht, so eine Sendung im Internet zu machen, die sich jeder runterladen kann, aber man kann doch sowas auch besser machen. Und das war, glaube ich, so meine Motivation, einfach mal dieses Medium mal zu nutzen und da mal richtig was Interessantes auch zu machen. Der Berliner Jens Wenzel hat Blut geleckt. Das Radio zum Mitnehmen begeistert ihn. Der studierte Musiker sollte eine Erkennungsmusik für den Podcast einer Bekannten komponieren. Je intensiver er sich damit befasste und verschiedene Podcasts anhörte, desto stärker wurde der Wunsch nach einem eigenen. Die Geburtswehen von der Idee bis zu seinem ersten waren dennoch lang. Komm schon. Und? Was ist es? Es ist ein Podcast. Jens Wenzel erzählt von seinen Reisen, vor allem von seinem Australien-Trip. Mikrofon und Aufnahmegerät waren bei jeder Reise stets griffbereit dabei. Der lachende Hans, ein typischer Vogel des australischen Urwalds. Wenzel lässt die Hörer in andere Länder und Situationen eintauchen. Ohrenblicke ist ein akustisches Fotoalbum und ein Beispiel für die große Artenvielfalt unter den Podcasts, die sich inzwischen entwickelt hat. Bekannt wurde das Podcasting im Jahr 2005 durch tagebuchähnliche Audiobeiträge mit markanten Köpfen und Stimmen, die im Internet auf persönlichen Webseiten veröffentlicht wurden. Das waren Wannhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft mit Thomas Wannhoff. Hallo und herzlich willkommen bei Wannhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft. Schlaflos in München mit Anni Grubens. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Schlaflos in München Nummer 425. Vielen Dank für das Intro. Blick über den Tellerrand von Alex Wunschel. Across the world on the world wide web. Das unabhängige deutsche Podcast-Verzeichnis www.podster.de zählt inzwischen rund 4500 Podcast-Angebote. Was macht Podcasting so erfolgreich? Das Hören boomt ja im Moment, das Hören per, ob es jetzt ein Hörbuch ist oder Musik, MP3-Player. Man sieht in der S-Bahn jeden zweiten mit so einem Stöpseln im Ohr. Ein Motor dieses Booms ist das subjektive Empfinden, über wenig Zeit zu verfügen. Dabei bringt der Umgang mit MP3-Player, Internet und dem inhaltlichen Angebot Mensch und Technik zusammen. Zum einen ermöglicht die Technik ein Höchstmaß an individuellem Hörverhalten. Auf der anderen Seite hat es etwas sehr Persönliches, das Geschichten erzählen. Fehlt zum Beispiel die Zeit zum Bücherlesen, will man aber dennoch beim literarischen Plausch unter Kollegen mitreden, so lässt man sich das Buch eben durch einen Podcaster vorlesen. Die bewusste Entscheidung für ein Podcast-Angebot führt dazu, dass das gesprochene Wort auch intensiv wahrgenommen wird. Podcasting ist somit ein Einschaltradio, ein zeitunabhängiges Einschaltradio, denn die Hörer können jederzeit darauf zugreifen. Podcasting bestärkt damit die Renaissance der langen Wortsendungen. Ein Bonus für die Angebote der Kulturwellen. Ich denke, dass die Leute teilweise die Schnauze davon voll haben, dass alles so professionell geworden ist. Annik Rubens von Schlaflos in München, die wohl bekannteste weibliche Stimme unter Deutschlands Podcastern. Dass zum Beispiel, wenn Gewinnspiele sind im Radio, dass die dann natürlich auch nicht live sind, sondern vorher im Nebenstudio mal kurz aufgezeichnet wurden, was auch immer. Dass also alles eigentlich aus der Konserve kommt. Meistens sehr geschickt gemacht, dass es die Hörer nicht hören. Aber wenn man mal drauf achtet, merkt man sehr genau, dass da also probiert wird, Fehlern aus dem Weg zu gehen. Und Fehlern gehen die Podcaster nicht aus dem Weg. Sie gehören zum guten Ton eines Podcasts. Anders als bei den formatierten und auf Durchhörbarkeit optimierten Radiowellen soll hier dem Hörer ein authentischer Eindruck vermittelt werden. Vielleicht, also es ist ja einfach so, dass man beim Podcasting machen kann, was man will. Wenn ich da Lust drauf habe, dann mache ich es einfach und ich habe hier keinen Chef im Nacken, der mir sagt, das geht nicht, das ist nicht zielgruppengerecht. Ich sag mal, ich mache das, was mir Spaß macht und hoffe, dass es den Hörern auch Spaß macht. Die Geschichten dieser Podcasts kommen direkt aus dem Wohnzimmer, in dem die Macher ihre Arbeitsmittel, Mikrofon, Mischpult und Computer stehen haben. Ich sende heute wie immer aus meinem Schlafzimmer, aber diesmal nicht allein. Total. Und zwar habe ich einen Gast bei mir. Billiger Trick. Das war so ein billiger Trick. Und die Anne kriegt nur große Augen, wie einfach es eigentlich bei mir ist und wie was hinten rauskommt. Da darf es mal zischen, da darf es mal, also wenn ich halt schlecht vorbereitet bin und ich muss durch die Wohnung laufen, um irgendwas zu holen, was ich halt wieder vergessen habe, dann wird auch nicht auf die Pause-Taste gedrückt. Dann hören die halt, wie ich weglaufe und wie ich wieder herlaufe. Beim guten alten Dampfradio in den 50er Jahren war die Welt im Wohnzimmer zu Gast. Heute kann das eigene Wohnzimmer zu Gast in anderen Wohnzimmern sein und umgekehrt. Diese unmittelbare Atmosphäre schätzen Radiohörer. Sie wird auf verschiedene Weise erzeugt. Da sind zum einen die Live-Sendungen mit Spontancharakter, wie die von Annik Rubens. Jens Wenzel wiederum produziert seine Sendungen teilweise live, arbeitet mit einem Manuskript und spielt Stücke zu. Andere Podcast-Angebote, wie das neue Funkkolleg des Hessischen Rundfunks, werden lange vorher im Studio aufgenommen und zeitversetzt gesendet. Volker Bernius, Redakteur des HR-Bildungsprogrammes, über die Vorteile, die das Podcasting für solche Sendungen bringt. Wir haben das Funkkolleg zum ersten Mal als Podcast angeboten und wir waren doch sehr überrascht, wie häufig das angenommen und auch genutzt wurde, gerade als längere Sendung von einer halben Stunde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann auch eine Prüfung abgelegt haben, die haben wir dann auch gefragt, wie haben sie denn das Funkkolleg gehört und welchen Vorteil brachte denn das Podcast-Angebot? Und die Teilnehmer sagten, ich konnte meine Zeit frei einteilen, konnte mir die Zeit selbst aussuchen, wann und wie oft ich die Sendung hören will. Ich muss keinen Aufwand betreiben, um es aufzunehmen. Und als zweiter Vorteil hat sich herausgestellt, es ist vom Ort völlig unabhängig. Das heißt, ich kann ein Podcast-Angebot überall hören und brauche kein Radiogerät mehr dazu. Ich bestimme selbst, wann und wie ich was wahrnehme. Einer sagte noch zum Schluss, solche Angebote wie die Podcasts, die könnten mich zum Radio wieder zurückbringen und die bringen mich auch zum Radio wieder zurück. Dank Podcasting erreichen das Funkkolleg, wie auch HR2 der Tag und viele andere öffentlich-rechtliche Sendungen inzwischen neue Hörerkreise. This is a podcast from the BBC. To find out more, go to bbc.co.uk/podcasts. Auch der britische Rundfunk, die BBC, engagiert sich seit Jahren in digitalen Kommunikationsformen. Will man doch Zuschauer und Zuhörer fit fürs digitale Zeitalter machen. Dazu beschloss die BBC-Führung ein Manifest für die digitale Rundfunkentwicklung in Großbritannien. Seither experimentiert die BBC mit verschiedenen digitalen Vertriebswegen für Radio- und Fernsehprogramme. 92-95 FM. Hierzu gehört nicht nur, dass die BBC Podcasts und Streams von Radio- und Fernsehprogrammen anbietet. Sie hat als erste Rundfunkanstalt der Welt ein großes Experiment durchgeführt. Radio und Fernsehen nicht nur zum Anschauen und Anhören. Die Nutzer durften das Material auch für eigene kreative Arbeiten verwenden. Dieses Experiment hieß The Creative Archive. Beim Creative Archive geht es nicht darum, Inhalte zu senden, sondern darum, Inhalte zu teilen. Wir sagen, Sie können die Inhalte herunterladen und behalten. Wir behalten unsere Kopie und Sie behalten Ihre Kopie. Es ist ein Angebot zum Austauschen und Teilen und ist damit fundamental anders als andere On-Demand-Angebote. Paul Gerhardt, der Leiter des Creative Archive-Projekts der BBC. Das eigene Archiv zu öffnen, Radio- und Fernsehsendungen zum privaten Gebrauch freizugeben, das war für eine Rundfunkanstalt weltweit einmalig. Diese Strategie folgte einem bereits seit Jahren anhaltenden Trend in der Computerwelt. Das Internet als riesige Bibliothek, in der jeder Leser wie bei der freien Enzyklopädie Wikipedia auch an den Büchern mitschreibt. Das große Ziel der BBC? Eine offene multimediale Datenbank. Diese Austauschplattform bleibt aber Vision. Das Experiment wurde nach der Pilotphase im Oktober 2006 nicht mehr fortgeführt. Dabei erforschen bereits europaweit Universitäten, wie man audiovisuelle Inhalte effizient und einfach an die Endnutzer verteilen könnte. Dies soll über Tauschbörsen geschehen, über sogenannte Peer-to-Peer-Austauschsoftware. An der Technischen Universität Darmstadt will man über eine geschickte Infrastruktur dem Podcasting den Weg für eine größere Verbreitung in der Bevölkerung ebnen. Heute ist es so, Podcasts sind kostenlos. Ich wäre froh, wenn das in der Zukunft auch so bleibt, aber es ist natürlich unrealistisch, davon auszugehen. Dr. Oliver Heckmann, zum Zeitpunkt des Interviews Projektleiter an der TU Darmstadt und dort mit Peer-to-Peer-Netzwerken befasst. Ziel der Darmstädter Wissenschaftler ist es, ein riesiges Archiv einzurichten, in dem sowohl kostenlose Podcasts als auch kostenpflichtige Angebote zur Verfügung stehen. Aber noch ist Grundlagenforschung angesagt. Die Infrastruktur muss aufgebaut werden. Wichtig dabei, die Angebote müssen über Links miteinander verknüpft sein. Dies wird für zukünftige Radioangebote immer wichtiger werden. Der Erfolg des Webs basiert halt darauf, dass einzelne Seiten auf andere Seiten verweisen und man sich so halt durch so eine netzartige Struktur durchklicken kann und viele Sachen findet und auch viele Sachen nur wenige Klicks auseinander liegen. Also zum Beispiel würde ich mir das vorstellen, dass wenn ich in Zukunft einen Podcast höre und er empfiehlt mir einen anderen Podcast, dass es leichter ist als heute, diesen anderen Podcast dann zu abonnieren oder zumindest mal eine Probe zu hören. Technik und Mensch müssen zusammenwachsen. Und auch die vielgepriesene Interaktivität muss erst gelebt werden. Bis dahin ist bei allen Beteiligten viel Überzeugungsarbeit nötig. Aber die ist wichtig, denn durch die Verbreitung von Podcasting hat sich das Nutzerverhalten verändert, was auch im Radioprogramm Spuren hinterlassen wird. Podcasting ersetzt das Radio nicht, sondern ergänzt es in vielfältiger Weise. Ein Effekt, den wir heute sehen, ist, dass Special Interest Programme besser unterstützt werden, als es in der Vergangenheit möglich war. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Hallo und willkommen zum Trekking Podcast Folge Nummer 5. Ich bin Christian Holscher und dein Moderator für diese Sendung. In der Radiolandschaft findet nun eine ähnliche Entwicklung wie in den 80er Jahren auf dem Zeitschriftenmarkt statt. Damals erschienen neben den großen Zeitschriften und Magazinen unzählige Fachmagazine, die spezielle Interessen bedienten. Von Mountainbiking, Computer und Fotografie bis zum Segeln. Die großen Zeitschriften büßten dabei ihre Reichweite ein. Bei den Special Interest Angeboten herrscht seitdem ein Kommen und Gehen. Neue Titel werden auf dem Markt getestet und ältere Titel verschwinden, wenn das Interesse nachlässt. Wie wird sich das Radio weiterentwickeln? Als eine Art Baukasten, mit dem die Hörer durch die Anzahl der Zusatz- und On-Demand-Angebote selbst bestimmen können, wie stark sie das Radioprogramm an ihre Hörbedürfnisse anpassen möchten? Nach einem persönlichen Zeitplan, der vorgibt, wann was zu hören ist, ganz gleich, ob unterwegs oder zu Hause. Der Podcast-Mixer von der ARD ist ja eine ähnliche Software, die das persönliche Zusammenmischen von Musiktiteln und Podcasts erlaubt. Aber wie die Technik sich auch entwickelt, wichtig ist und bleibt die Qualität des Inhalts und die Sinnlichkeit des akustischen Mediums. Mit starken Radiopersönlichkeiten im Live-Radio, die Anregungen geben, neugierig machen, zum Mitmachen einladen und eine große Gemeinde versammeln. Wenn ich mich erinnere, eben so die Zeiten, in denen ich sehr gerne Radio gehört habe. Und das waren die Zeiten, wo die Moderatoren mit ihrer Plastikkiste ins Studio kamen und da waren ihre eigenen Schallplatten drin. Da hat der Moderator zur Musik gepasst. Und du konntest einschalten, hast ein Stück gehört und wusstest dann auch gleichzeitig, wer am Mikro sitzt, obwohl der noch kein Wort gesagt hatte. Live-Angebote, die für eine kleinere Hörergemeinde bestimmt sind, können dann auf digitalen Unterkanälen und übers Internet übertragen werden. On-Demand-Angebote wie Podcasting sind dann für die persönlichen Momente, in denen sich jeder in seine akustische Ecke zurückziehen kann. Fernab von Werbung und jeglicher Hektik. Es ist aber genug. Vielen, vielen Dank allen Hörern fürs Zuhören. Und Daumen hoch. Ich wünsche euch alles Gute toll. Und toll. Backen. HR2 Kultur. Wissenswert. Von Montag bis Freitag um 8:30 Uhr.